wir gehen durch dick und dünn. Teilen Freud und Leid, das ist unser Sinn. Doch das Hin und Her, das stützt uns sehr. Keiner hört mir zu, wir haben genug. Lacunos, Käsebrot, einfach und banal, ist unser Symbol, es ist ein Talisman. Unser Codewort, wie ein Rettungsboot, lautet Käsebrot, das sagen wir laut. Dann haben wir es verdaut. Ein Rettungsboot lautet Käsebrot, das sagen wir laut, dann haben wir es verdaut. Lacunos, Käsebrot, einfach und banal, ist unser Symbol, es ist ein Talisman. Dann ist Schluss mit dem Disput, kein Streit sollte eskalieren. Käsebrot, das ist zu kapieren. Lacunos, Käsebrot, einfach und banal, ist unser Symbol, es ist ein Talisman. Manchmal sind wir müde, manchmal sind wir platt, einfach satt. Dann folgt das Codewort und der Ärger ist fort. Lacunos, einfach und banal, ist unser Symbol, es ist ein Talisman. Auf unser Symbol, es ist ein Talisman.